März, neues Sehen, Wurzeln schlagen, Ideen nähern, nach außen dringen und Gestalt annehmen. Setz dich auf deine Matte oder auf den Teppich. Ich hole mir durch meine Wurzeln neue Kraft aus der Erde. Komm in den Fersensitz. Leg deine Hände auf deine Knie. Atme tief in deinen Bauch. Atme ein. Und nimm Energie aus der frischen Erde des Frühlings in dich auf. Atme aus und verwurzle dich mit dem Boden. Atme ein, hol dir durch deine Wurzeln in die Erde Kraft. Kraft fließt in deine Schultern, Arme und Hände. Lass diese Kraft aus der Erde auch aufsteigen zum Hals, hinauf bis zum Kopf. Atme ein und hol dir mit deinen Wurzeln die Kraft aus der Erde. Du atmest aus und die Energie tritt aus deinem Scheitel wie junge Zweige zum Himmel hinauf. Atme ein, verwurzle dich. Atme aus und wachse hinauf zum Licht der kommenden Sonne. Ich begrüße neue Ideen und Wünsche. Fersensitz mit Handkreisen. Dein Atem fließt frei. Mach mit deinen Händen zarte Kreise nach außen. Nimm die Bewegung in deinen Handgelenken wahr. Wonach möchten deine Hände fassen? Welche neuen Ideen möchten deine Hände realisieren? Welche Ideen oder Projekte willst du in diesem Jahr wachsen lassen? Was kommt in dir hoch? Welche Wünsche steigen in dir auf? Kreise deine Hände jetzt in die andere Richtung, nach innen. Hast du kleine oder große Wünsche oder Ideen, nach denen du greifen möchtest? Wünsche, die den Alltag betreffen, Wünsche, die deine Beziehungen betreffen, deine Arbeit oder anderes. Ich tauche ins Erdreich und schlage Wurzeln. Ich hole Nährstoffe für meine Ideen. Vier Füße mit Hand aufwärmen. Atme aus und komm in den Vierfüßerstand. Deine Finger schauen nach vorne. Deine Hände sind gut mit dem Boden verwurzelt. Drücke den Bereich um deine Daumen fest in den Boden. Deine Hände sind unter deiner Schultern. Drück mal die rechte Hand fester in den Boden und die linke hebt sich leicht. Und dann drückst du umgekehrt die linke Hand fester in den Boden und die rechte hebt sich leicht. Wie ein Katzenbaby mit seinen Pfötchen Milch aus der Titze der Katzenmutter knetet, knetest du deine Hände in den Boden. Einmal nach rechts das Gewicht auf die Hände und einmal nach links das Gewicht auf die Hände. Dann drehst du deine Finger nach außen, deine Hände nach außen. Deine Fingerspitzen zeigen jetzt voneinander weg. Wieder knetest du vorsichtig mit den Händen den Boden und wärmst deine Handgelenke auf. Stell dir vor, dass du mit deinen Händen Nährstoffe aus dem Boden holst. Solche Nährstoffe, die du für deine Wünsche für dieses Jahr brauchst. Welchen Wunsch möchtest du dieses Jahr wachsen lassen? Knete weiter. Jetzt zeigen deine Fingerspitzen nach innen, also zueinander. Knete wieder den Boden. Verwurzel dich und hol dir Kraft aus dem Boden. Kraft und Nährstoffe für deine Ideen. Zum Schluss zeigen deine Fingerspitzen vorsichtig nach hinten, um auch in diese Richtung deine Handgelenke aufzuwärmen. Komm jetzt zurück mit den Händen in den Vierfüßerstand. Meine Wünsche dringen nach außen und nehmen langsam Gestalt an. Vierfüßer mit gestrecktem Arm und Bein. Atme aus, sammle Kraft in deinem Zentrum, deine tiefen Bauchmuskeln ziehen nach innen entlang die Wirbelsäule hoch. Atme ein, dein Zentrum bleibt aktiv. Atme aus und strecke deinen linken Arm lang nach vor und dein rechtes Bein lang nach hinten. Spüre, wie deine Kraft nach außen geht, bis in die Fingerspitzen und bis in deine Zehen. Halte dich stark mit deinen Rumpfmuskeln. Dein Schambein zieht sanft Richtung Wirbelsäule. So wie dein Arm und dein Bein dringen deine Wünsche nach außen und nehmen langsam Gestalt an. Halte diese Position, wenn möglich, oder komm zurück in den Vierfüßer. Zieh dich lang und halte noch ein letztes Mal. Dann komm zurück in den Vierfüßer und wechsle nun die Seiten. Strecke deinen rechten Arm lang nach vor und dein linkes Bein lang nach hinten. Halte dich hier, dein Schambein zieht Richtung Bauch. So aktivierst du deine inneren Bauchmuskel. Halte dich. Wiederhole beide Seiten zweimal. Atme aus, sammle Kraft in deinem Zentrum und ziehe dich lang. Spüre, wie deine Kraft, deine Wünsche nach außen dringen und langsam Gestalt annehmen. Welche Wünsche möchtest du, dass sie Gestalt annehmen? Komm zurück in den Vierfüßer. Und jetzt die andere Seite. Streck dich lang. Ein Arm, das gegenüberliegende Bein. Wenn du fertig bist, komm zurück in den Vierfüßer. Deine Wünsche dringen nach außen und nehmen langsam Gestalt an. Ich bringe meine Pläne auf den Weg. Meinen Wünschen folgen kleine Taten. Hund. Atme ein, atme aus und bring dein Becken nach hinten oben in die Hundestreckung. Verwurzle deine Hände gut mit dem Boden, drück deine Hände in die Unterlage. Aktiviere deine inneren Bauchmuskeln. Zieh sie nach innen Richtung Bauchnabel. Deine Knie sind gebeugt und dein Rücken ist lang. Dein oberer Rücken macht einen Katzenbuckel, damit deine Schultern aktiv sind und mit den Händen verbunden. Nun hebe dein linkes Bein, ziehe es lang in Richtung Himmel, strecke es nach hinten, oben aus. Halte dich in dieser langen Position mit dem gestreckten Bein. Du bringst deine Pläne auf den Weg und deinen Wünschen folgen kleine Taten. Komm mit dem Bein zurück in den Hund und strecke jetzt dein rechtes Bein lang nach oben. Spüre Wachstum und Länge in alle Richtungen, in den Boden durch die Hände, in den Himmel durch das gestreckte Bein. Dein Zentrum bleibt stark. Du wächst und bringst deine Pläne auf den Weg. Alles, was ich beginne, fällt auf fruchtbare Erde. Brett mit Knie zum Ellbogen. Atme ein, atme aus und bring dein gestrecktes rechtes Bein von hinten nach vor bis zu deinem linken Ellbogen. Halte dich stark im Rumpf und halte dein Knie oben. Halte dein Knie. Alle Wünsche sind berechtigt und dürfen erfüllt werden. Ausfallschritt. Atme ein, atme aus, mache mit dem Knie weiter einen Ausfallschritt und bring deinen rechten Fuß nach vorne und setze ihn am Boden vor dir ab. Deine Hände können sich auf den Boden stützen. Oder du hebst sie über deinen Kopf lang nach oben. Vergiss nicht, alle deine Wünsche haben ihre Berechtigung. Es ist dein Geburtsrecht, glücklich zu sein. Halte dich. Ich verbinde mich mit den wachsenden Kräften der Natur. Diese Kraft lasse ich in meine Ziele fließen. Brett, atme ein und komm ins Brett. Bring deine Hände auf den Boden, falls sie es nicht sind, und streck auch dein rechtes Bein zurück nach hinten. Dein Zentrum ist aktiv. Du machst gefühlt einen Katzenbuckel. Deine Hände drücken in den Boden, deine Daumen sind verankert. Halte dich im Brett. Verbinde dich mit den wachsenden Kräften in der Natur. Wenn du willst, kannst du im Brett auch deine Knie aufsetzen. Ansonsten halte dich lang in dieser Kraft. Dein ganzer Körper ist aktiv. Verbinde dich mit den Kräften nach unten, nach oben, nach vorne und nach hinten. Diese Kräfte helfen dir bei der Verwirklichung deiner Wünsche. Alles, was ich beginne, fällt auf fruchtbare Erde. Brett mit Knie zum Ellenbogen, atme ein, atme aus und bring dein gestrecktes linkes Bein von hinten nach vor bis zum rechten Ellbogen. Halte dich stark im Rumpf, halte dein Knie oben. So lang wie möglich. Du darfst immer eine Pause machen. Alle Wünsche sind berechtigt und dürfen erfüllt werden. Ausfallschritt. Atme ein, atme aus. Komm jetzt mit dem vorderen Bein in den Ausfallschritt. Bring nun deinen linken Fuß nach vorne und setz ihn am Boden vor dir ab. Deine Hände können sich auf den Boden stützen. Oder du hebst sie über deinen Kopf lang nach oben. Deine Schultern bleiben unten. Vergiss nicht, alle deine Wünsche haben ihre Berechtigung. Es ist dein Geburtsrecht, glücklich zu sein. Es ist dein Recht, dich in Fülle zu entfalten. Halte dich. Ich entfalte meine Ideen und Wünsche. Krieger 3. Atme ein, atme aus, aktiviere deine Bauchmuskeln und verlagere dein Gewicht auf dein vorderes linkes Bein. Komm in den Krieger 3. Verwurzle deinen vorderen Fuß mit dem Boden. Deine hintere Ferse zieht nach hinten, wie Superman. Deine Arme breiten sich für eine gute Balance seitlich aus. Dein Rücken ist lang. Halte dich. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du fliegst. Entfalte dich, deine Arme zur Seite, dein Scheitel nach vorne, dein hinteres Bein nach hinten und das Standbein in den Boden. Entfalte dich und deine Ideen und Wünsche. Spiele mit der Situation. Mit deinem Gleichgewicht kannst du spielen. Rausfallen aus der Position und wieder reinfinden ist Teil der Übung. Spiele mit deinem Gleichgewicht, mit deinen Ideen und Wünschen und deren Entfaltung. Licht und Dunkel kommen im März ins Gleichgewicht. Ich suche in mir Gleichgewicht und spiele damit. Berg mit einem angezogenen Knie. Atme ein, atme aus und dein hinteres linkes Knie gibst du nach vor und zieh es in Richtung Brust. Halte dich in diesem Spiel mit dem Gleichgewicht. Im einbeinigen Berg. Rausfallen und wieder zurückfinden darf gerne sein. Bring den Fuß wieder zurück auf den Boden in die normale Berghaltung. Ich entfalte meine Ideen und Wünsche. Krieger 3. Atme ein, atme aus und aktiviere deine Bauchmuskeln. Und verlagere jetzt das Gewicht deines Rumpfes auf dein linkes Bein. Streck dein rechtes Bein langsam nach hinten und komm mit dem Gewicht deines Rumpfes nach vor. Komm in den Krieger 3. Verwurzle deinen vorderen Fuß mit dem Boden. Deine hintere Ferse zieht nach hinten. Deine Arme breiten sich für gute Balance seitlich aus. Dein Rücken ist lang, dein Bauch ist aktiv. Halte dich. Fliege. Entfalte dich. Zu den Seiten mit den Armen, nach vor mit dem Kopf, nach hinten mit dem Bein, nach unten mit dem anderen Bein. Entfalte dich und deine Ideen und Wünsche. Spiele mit dieser Situation. Spiel mit deinem Gleichgewicht. Rausfallen und wieder reinfinden ist Teil der Übung. Licht und Dunkel kommen im März ins Gleichgewicht. Ich suche in mir Gleichgewicht und spiele damit. Berg mit angezogenem Knie. Atme ein, atme aus und dein hinteres rechtes Knie zieht nach vor. Zieh es in Richtung Brust. Halte dich in diesem Spiel mit dem Gleichgewicht. Rausfallen und wieder zurückfinden darf sehr gerne sein. Suche dein Gleichgewicht und spiele damit. Ich schaue mit offenem Herzen auf das Wesentliche in meinem Leben. Berg, bring den Fuß zurück auf den Boden und komm in die abschließende Berghaltung. Deine Arme dürfen hängen oder du faltest deine Hände ins Namaste vor deiner Brust. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen. Wenn du dich wohler fühlst, behalte sie offen. Was möchtest du aus ganzem Herzen in diesem Jahr entfalten? Welche Pläne, Projekte, Beziehungen, Arbeit, Eigenschaften, Fähigkeiten? Oder auch einfach mehr Freude oder Genuss, Zeit? Nähere dich dafür.